alte Herzen sind gar nicht mal so warm. Schlagen fast nicht mehr und leben kann Traum, kann ein Traum. Nein, sie sind völlig leer, völlig leer und ausgebrannt, ausgebrannt. Zerschlagene Gesichter schauen mich an, sie reden mir nach, sie klagen mich an. Und sie merken nicht, dass sie es sind, die mich zerstören, mich zerstören. Rastlose Liebe, die gibt es hier genug. Ich seh sie jeden Tag auf den Straßen stehen, auf den Straßen. Denn das, was ihr Liebe nennt, das ist doch nur ein Spiel, das ist doch Ironie, Lethargie. Und eure unbezählte Freiheit verschließt euch vor dem Leben, davor, den anderen Freiheit zu geben. Geschnürt an tausend Fesseln liege ich hier wach, versuch mich loszureißen, doch ihr gebt nicht nach, gebt nicht nach. In einsamen Träumen, da träum ich von ihr, von meiner heilen Welt, ohne Macht und ohne Geld. Doch meine heile Welt, die bleibt nur bestehen, wenn ich die Augen schließe, kann ich sie sehen, kann sie sehen.